Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist die 67. Folge. Wir befinden uns im Phonodrom. Es ist Donnerstag, der 29.10.2020. Also sind wir kurz vor dem Lockdown. Lockdown Light, wie es ja genannt wurde. Lockdown Light, ja. Also wir müssen da mal sehen, wie wir dann eventuell virtuell podcasten und sehen. Naja gut, wir sind nur zu zweit. Also zwei Leute dürfen ja aus zwei Haushalten. Genau. Außerdem sind wir ja fast ein Haushalt. Das stimmt, ja. Und wir haben auch genug Abstand. Ja, Abstand haben wir. Das ist kein Problem. Aber naja, ist eine Situation, mit der müssen wir uns halt jetzt irgendwie mal gucken, wie es die nächsten Wochen dann wird. Ja, aber ihr könnt das ja nutzen, um unsere und anderen Leute Podcasts zu hören. Genau. Nachzuhören auch. Viele Folgen hören. Genau. Und außerdem unseren Empfehlungen zu folgen, denn vieles von dem, was wir hier präsentieren, kann man ja auch erwerben. Genau. Zum Beispiel über den Versandhandel. Mhm. Die liefern nach Hause. Und dann kann man es genießen. Wobei das, was wir heute machen, dürfte schwierig werden über den Versandhandel, oder? Hast du da gute Kontakte? Nee, ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht geguckt, aber es wird sicherlich auch im Einzelhandel, auch gerade in größeren Städten, Berlin zum Beispiel auch, gibt es ja Läden, die behaupten ja viele internationale Sorten an Bier zu haben. Ja, aber wenn ich da an die Fleischchips denke, die wir haben wollen und die es offenbar wirklich nur in Polen gibt. Ah, jetzt haben wir schon zu viel. Ja, jetzt müssen wir sagen, was es gibt. Genau. Also, was gibt's? Es gibt, wir unterhalten uns heute über polnisches Bier, aber alkoholfrei. Ich war in Polen und ich habe ja gesagt, für den zukünftigen nächsten Podcast bringe ich wieder ein paar polnische Spezialitäten mit. Einige davon haben wir schon verspeist. Die haben es nicht in den Podcast geschafft. Genau. Andere haben wir noch da und ich bin ja kein, wie Hörer wissen, von Bier habe ich ja relativ wenig Ahnung. Aber das Thema Bier war uns ja schon immer sehr, sehr nah und gerade die Thematik in Polen mit alkoholfreiem Bier, da gibt es ja so eine richtige Kampagnen auch, die in Polen gestartet werden, also alkoholfreies Bier ist da mittlerweile sehr, sehr populär. Man fördert es, dass halt die Leute alkoholfreies Bier trinken und sich nicht besaufen und dann noch Auto fahren oder sonst irgendwas. Darum ist auch mittlerweile viel, viel Werbung für alkoholfreies Bier in Polen auch da. Mhm. Und es wurde mir herangetragen, dass es wohl auch relativ lecker schmeckt. Auch Leute, die alkoholfreies Bier aus Deutschland kennen, sagen, das schmeckt in Deutschland immer alles so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Mhm. Und da sollen sich, so die Aussage, ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen, sollen sich wohl die Polen wohl etwas besser schlagen, auch A in der Vielfalt und auch B im Geschmack. Und gerade was die Vielfalt betrifft, ich war in einem Standard-Supermarkt, da ist das Regal für alkoholfreies Bier nahezu genauso groß wie die alkoholischen Biersorten. Also es ist eine riesige Auswahl. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich ja unwissend bin, einfach mal ins Regal reingegriffen und mal so ein paar Sachen, die mich A, optisch angesprochen haben, B, auch lokal teilweise auch waren und C, wo ich mir dachte, so, das klingt vom Namen her und von den Spezifikationen, die da draufstehen, interessant, einfach mal reingegriffen und habe jetzt mal von jedem ein bisschen was mitgebracht. Ja, naja, ich bin ja sehr gespannt. Aber wirklich, es ist wirklich außergewöhnlich. Also erstmal, also ich weiß wenig über polnisches Bier. Man hätte also erstmal vielleicht ins polnische Bier einsteigen sollen. Und jetzt gleich in die alkoholfreie Variante. Naja, also das wird spannend. Aber wie gesagt, das ist sowas, was man nicht so gut nachtrinken kann, weil man halt, wie gesagt, in so einen Spezialitätenladen gehen muss oder eben nach Polen, um sich diese Dinge zu besorgen. Mhm. Also ich bin ja mal gespannt, wenn da was sehr Leckeres dabei ist, dann ist das bei der nächsten Fahrt nach Osten, aber auf jeden Fall mit im Gepäck, zusammen mit den Fleischchips, die wir ja auch nur empfehlen können. Mhm. Weißt du denn überhaupt, wer das alkoholfreie Bier, oder fragen wir mal zuerst mal, alkoholfreies Bier, ist das nicht Etikettenschwindel? Naja, ich glaube, es gesetzlich darf ein gewisser oder ein Teil Alkohol drin sein oder aber geht. Bedingt durch die Herstellung, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das herzustellen. Aber wenn man halt Stammwürze nimmt, also das, was im Malz, also diese ganzen Schwebstoffe, die dann da in dem gewässerten Malz drin sind, dann entsteht daraus natürlich Alkohol. Also eine alkoholische Gärung findet statt und die kann man dann abbrechen, drosseln und sowas, kann den Alkohol auch hinterher wieder rausziehen. Also es gibt ganz verschiedene Praktiken. Die schmecken natürlich dann noch unterschiedlich. Da müssen wir dann nochmal gucken, ob wir das irgendwie herausfinden können gleich. Aber oft ist dann eben ein ganz kleiner Rest Alkohol drin. Und zwar gesetzlich in Deutschland, und ich weiß nicht, ob das in Polen auch gilt, bis zu 0,5% Alkohol. Mhm. Also eigentlich steht hier 0,0 drauf. Ja. Vermutlich bedeutet das aber, dass dann doch ein ganz kleiner Rest von Alkohol drin ist. Also je nachdem, also ob das wirklich 0,0 ist, müssen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber erlaubt in Deutschland ist bis zu 0,5% Alkohol. Und das ist schon möglicherweise erheblich. Wenn man da viel von trinkt, kann man auch besoffen werden. Darum auch heute der Warnhinweis, wir werden auf jeden Fall Alkohol in geringen Mengen haben und auch etwas Zucker. Zucker ist da natürlich drin, auch in der Regel. Also da muss man auch vorsichtig sein. Kurz mal noch eine Wissensfrage an dich. Weißt du zufällig, wer das Alkohol oder wo das erfunden worden ist, das alkoholfreie Bier? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin ja Bier null, also komplett null mein Gebiet. Ich war mal in der Brauerei, habe mir das mal angeguckt, wie es produziert wird und so weiter. Ich weiß, dass es zwischendurch einfach auch sehr unangenehm riecht, aber wer das Ganze hergestellt hat, ob das aus der Not war oder wie auch immer, das weiß ich gar nicht. Jetzt eine Idee, wo das herkommen könnte? Wer könnte sowas besonders? Die Engländer. Nee. Das waren natürlich die Deutschen. Ja, die Deutsche Demokratische Republik ist eine Errungenschaft des Sozialismus. Okay. Und zwar das sogenannte Aubi, das Autofahrerbier. Das Aubi, okay. Na, also das hat man dort erfunden, das war die Engelhardt Brauerei, 1972 schon. Woher weiß ich das? Ja, das weiß ich aus einem einschlägigen Blog, was ich auch gleich hier verlinkt habe. Das ist nämlich wirklich für Bierfragen ganz toll, nämlich das Biermagazin, ein Online-Magazin, was man ja auch nicht so oft hat in dem Sektor, die Hopfenhelden. Die Hopfenhelden bloggen über Bier und es ist wirklich ein sehr interessantes und aufschlussreiches Blog. Vor allen Dingen geht es da natürlich um Craft-Bier, aber da gibt es dann eben auch ausführliche Artikel über alkoholfreies Bier, über alles Mögliche. Also ich habe jetzt nur diesen einen Link hier eingespeist, aber man könnte da viel mehr noch verlinken. Okay. Aus den Hopfenhelden. Also ein wirklich interessantes Blog, beziehungsweise ein Magazin, ein Online-Magazin, das übrigens überwiegend von Frauen gemacht wird. Also auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also wirklich sehr interessant. Ist auch optisch ansprechend gemacht und so. Also kann ich nur empfehlen. Und du hast ja auch diverse Bier-Apps, gell? Du bist ja auch so ein Bier-Tester, Probierer. Das wäre mein nächster Punkt. Ah, das müssen wir auch noch verlinken. Untappd ist halt die Bier-App, die man haben will. Also an wie un und dann tappt, T-A-P-P-D, also direkt das D daran. Untappd, also geöffnet sozusagen. Und das ist die Bier-App, die man auf dem Smartphone, egal welchen Betriebssystems man nutzen will, wenn man sich da sozial vernetzen will. Ich bin da auch unterwegs, muss man gleich gucken. Und da kann man sich dann verlinken und sich gegenseitig zuprosten und so. Also es ist wirklich wirklich eine sehr gut gemachte App. Funktioniert auch gut. Also am Anfang stützt du die immer ab. Also ich habe die ja schon seit Jahren und inzwischen läuft die wirklich total problemlos und ich bin da nicht so leicht zu finden, weil alle üblichen Namen, die ich so benutze, schon verbraucht waren und dann blieb mir nur noch übrig, mich Maha in Leadspeak zu nennen, also M4H4. Und dann habe ich später festgestellt, dass er nicht so ein toller Name ist, weil die Leute mich da nicht finden, aber okay, also das ist, das war noch zu haben. Bin also wahrscheinlich doch nicht der ursprünglich Einsteiger der ersten Minute. Bin auch erst seit 2013 dabei und ich glaube, Aber da war die App noch so, dass sie immer wieder abstürzt. Also so viel älter kann sie gar nicht sein. Und war das auch die App, wo es quasi das höchste Rating quasi gar nicht gibt für Bier, weil es alle, also da gibt es auch diese Rating-Kultur, ja, war das nicht die? Die raten da sehr zurückhaltend. Das ist auch anders als in anderen Apps. Und dann haben die hier so einen Bias-Algorithmus, sodass es sowieso schwierig ist, eine hohe Bewertung zu bekommen. Mhm. Kann man hier auch sehen. Also jetzt, wenn ich mir alle meine Biere anzeige, und das ist schon ganz schön viel, da gibt es ja eben auch so eine Kurve der Bewertung. Und da ist bei 0 und 5,0 praktisch nichts. Und alles ist so im mittleren Bereich. Also das heißt, also eine 5,0 ist quasi nicht erreichbar, oder gibt es ganz, ganz selten, genauso wie eine 0, die halt einfach dann, muss dann quasi ein Fehlprodukt sein für eine 0. Naja, eine 0 kommt schon mal vor, wenn man nämlich keine Angaben macht, aber dann wird es, glaube ich, auch nicht mitgezählt. Okay. Also das heißt, wo sind so, jetzt für mich als zum Verständnis, wo befinden sich so, deiner Meinung nach, so die Spitzenbierer, auf welchem Niveau, was haben die? Also 5 ist utopisch, ist es dann eine 4 oder ist es dann eher eine zwischen 3 und 4 oder ist schon ab 2,5 ein Spitzenbier oder ein gutes Bier? Wie muss ich mir das da vorstellen in dieser Untappt-Universum-Welt? Ja, also es geht dann schon mal bis 4,75, ne? Also es kommt schon an die 5 ran. Okay. Also bei den Top-Bieren, aber es ist doch eher selten. Also die Bewerter, nun kann ich das natürlich besonders hier über meinen Freundeskreis, wenn ich das mal so nennen darf, aber immerhin, das sind schon eine ganze Menge Leute, ich guck grad, die sind alle eher skeptisch. Okay. Und wenn ich wirklich ich kann ja auch mal wirklich so ein Spitzenbier raussuchen und kann da mal gucken, was da so die Bewertung ist. Also Augustiner Edelstoff, was viele Leute gut finden, hat eine Durchschnittsbewertung von 3,61. Okay, und das ist... Also ist schon quasi ein strenger Community, das Wort gefällt, ja. Okay, das heißt also, dass ich mal ein Gefühl habe. Also 3,6 ist quasi schon spitzenmäßig supergeil und alles, ja, was. Also wenn ich hier gerade schon so sehe, hier eins meiner Lieblingsbiere, Hartmanns Felsentrunk aus Franken, hat hier. Ach, jetzt ist es gerade wieder weg. Schade. Ich habe es gleich in die Shownotes reingemacht, die App. Felsentrunk. Da siehst du dann eben, dass der auch relativ schlecht. Also 3,21. Okay, krass. Ja, finde ich krass schlecht für so ein Spitzenbier. Mhm. Oder jetzt nehmen wir mal Rittmeier, der ja oft den europäischen Bierpreis abräumt, und zwar insbesondere mit seinem Hallandorfer Rauchbier. Das hat mehrfach den europäischen Bierpreis gewonnen. Mhm. Das hat hier über alle Check-ins 1450, nur 3,44. Okay. In meinem Freundeskreis 3,88 und ich bin bei 4,75. Okay. Und was ist so ein gängiges Bier, was es überall gibt auf der ganzen Welt aus Deutschland? Warsteiner oder Bitburger? Warsteiner, können wir mal. Was hat denn das, also als mal zum als Benchmark mal, dass ich das mal verstehe? Warsteiner. Also nicht, dass ich das von Bier verstehe, aber ich kenne zumindest die Marke und ich weiß, es gibt es halt überall. Oder ein Becks oder so, wird mir jetzt auch noch irgendwie. Warsteiner. Gibt es sehr viele von Warsteiner, das ist also nicht gut. Wie heißt denn das normale? Warsteiner Herbst, glaube ich. Keine Ahnung. 2,76. Guck mal bitte nach Becks. Ich glaube, da kann man vielleicht mal eine Becks-Referenz, ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Das ist ja auch auf dem ganzen. Kennt ja jeder, ist überall zu kriegen. Becks, genau. Gucken wir mal. Moment, das schreibt sich mit Apostroph. So, Becks. Da muss man natürlich auch wieder gucken. Da gibt es auch wieder eine Riesenauswahl. Da muss man jetzt gucken, welches das normale Becks ist. Becks Bier, ist das nochmal? Ist das nochmal Becks, doch, wir haben es. Pilsner. Pilsner, ja. 2,94. Okay, also. Becks Gold, 2,90. Mhm. Tja. Ja, also man sieht, alkoholfrei, ja. Beck's Blue, 2,25. Okay. Ja, also siehst du, die sind hier alle sehr kritisch. Sehr streng, ist ja okay. Ich habe so langsam Durst. Ja, ich auch. Dann lass uns doch mal beginnen. Ich mach auf, ich schütt ein, du kriegst die Flasche. Wir haben alle gekühlt, alle Biere. Sind mittlerweile, glaube ich, ein bisschen wärmer geworden, aber ich glaube, die waren auch vorhin noch zu kalt. Oh, es riecht aber schon mal. Oh, es riecht ja schon mal wirklich bierig. Mhm. So, ich gebe dir mal die erste Flasche. Ja. Und wir reden jetzt von der Firma. Schön. Flasche ist schön. Ja, du bist doch der Muttersprachler. Ja, Tschwietsch. Tschwietsch heißt, wird es ausgesprochen. Und das habe ich gekauft, weil mich das Etikett angesprochen hat. Das ist wohl eine Brauerei, die gibt es seit 1856. Also ich hätte Zivietsch ausgesprochen. Zivietsch, oder Zivietsch. Du musst genau. Ja vorne betonen. Ja, stimmt, Zivietsch. Du hast die vorletzte Silbe. Ja, stimmt. Zivietsch. Genau. Hinten steht irgendwas, also ich bin ja auch mit dem Polnisch relativ schlecht, aber ich kann hier irgendwie hinten drauf steht, so wenn ich es überflage, gibt es schon so ein 160 Jahre und so weiter. Und mit quasi ein klares Wasser aus den Bergen. Und das ist jetzt das 0,0. Hier vorne drauf ist so zwei tanzende Personen drauf. Ich denke, das sind so Polen, ich glaube, die kommen so aus der Bergregion. Ich glaube, die heißen Guralle. Und die tanzen da vorne drauf. Ist ein blaues Etikett, die Schrift ist weiß, hinterlegt mit so einem Rot und dann vorne drauf sind diese tanzenden Figuren in Grau, steht drauf 0,0% und seit, wie gesagt, Brauerei seit 1856 und kommt auch aus dem Ort, mit dem gleichnamigen Ort aus Polen. Und sag mal was zur Farbe, Geschmack. Tja, also es ist so die typisch, also relativ dunkelgelbe Geschmack. Farbe, nicht Geschmack. Der Geschmack. Ja, der erste Eindruck ist irgendwie. Es riecht aber sehr gierig, fruchtig. Aber sehr fruchtig. Ja, es riecht fruchtig. In der Nase. Erst denkt man, es schmeckt wie Bier. Und dann kommt so ein bisschen bitter und süß als nächste Noten. Mhm. Also ist schon interessant. Mhm. Ja. Also der Ort liegt quasi am äußersten, südlichsten Zipfel von Polen in den Bergen, also gehört noch zu Schlesien. Und ist so ein kleines Städtchen oder Dörfchen mit ca. 30.000 Einwohnern, sehe ich gerade. Halt direkt an den Bergen, wo auch das Quellwasser herkommt. Und da ist das Bier wohl her. Man sieht auch auf der Wikipedia-Seite die Verlinkung der Brauerei. Und die haben halt, wie gesagt, dieses Bier. Leider geht die Homepage leider nicht. Das habe ich gerade mal probiert nochmal. Die Homepage, die verlinkt ist, geht leider nicht aus der Seite. Darum habe ich jetzt die polnische Wikipedia-Seite verlinkt. Mhm. Aber ich finde, das ist recht gefällig. Also auch der Nachgeschmack, der so ein bisschen. Ja, so ein bisschen bitter, ja, aber nicht sehr anhaltend. Also es ist sehr gefällig. Ein sehr gutes Bier. Also ich würde als Biereinsteiger, würde ich sagen, kann man das leicht trinken. Das schmeckt nicht so herb. Also hat eine gewisse Herb-Note, aber es ist nicht so, wo du denkst, es zieht die Schuhe aus. Mhm. Es ist zum Schluss, es ist nicht sehr langanhaltend, aber es kommt eine leichte, herbe, süße Note kommt zum Schluss raus. Mhm. Also ich finde es sehr angenehm. Ich finde aber, es riecht sehr, sehr schön. Also der Geruch finde ich echt toll. Wie würdest du es bewerten? Ich habe gar keine Referenz für. Also bis 5. Also ich habe mal 2,25 angenommen. Mhm. Und ich habe im Nachhinein geguckt, wie viel denn die allgemeine Durchschnittswertung ist. Von 840 Check-ins 2,10. Du bist ja richtig dicht dran, ne? Dicht dran. Ja. Ja. Okay, aber ich finde das lecker. Das lässt sich wirklich sehr angenehm trinken. Ja. Und würde auch erstmal sagen, so im ersten Gefühl würdest du gar nicht sagen, dass da Alkohol fehlt, weil durch diese herbe Note. Ja, schmeckt sehr nach Bier. Schmeckt es sehr nach Bier, ja. Ja, das stimmt. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Mhm. Ja, sehr gute Erfahrung eigentlich. Also wenn es Bier sein muss, kann es auch das sein. Also es ist mir doch am Ende ein Tick zu bitter, wo wir gleich noch sehr viel bitterere haben werden. Aber das liegt eben daran, dass ich halt biermäßig inzwischen in Franken sozialisiert bin, wo Biere eigentlich nicht bitter schmecken. Okay, ja. Bis auf die falschen. Bis auf die falschen, ja. Es gibt doch dazu heute einen polnischen Snack dazu. Darum ist gerade Maha am Knuspern. Ich mache gerade ein bisschen Atmo. Atmo, genau. Und du erklärst. Genau, und das sind so Cracker, die man in Polen kaufen kann. Die nutzt man typischerweise, wenn man jetzt Hochprozentiges trinkt. Knackt man ein bisschen rum. Und diesmal sind die, gibt es halt in verschiedenen Variationen. Und hier sind, die ist ein bisschen Sesam drin und ein paar Gewürze. Und das ist, glaube ich, die mediterrane Geschichte von denen. Mm-hmm. Genau. So ein bisschen nach Rosmarin und Thymian. Genau, Thymian, genau, Rosmarin ist drin. Also sehr lecker. Und ja, das schmeckt mir sogar besser als das, was du mir neulich angeboten hast. Bisschen ist ein bisschen Honig ist drin, bisschen Oliven sind drin. Und genau, Estragon ja, aber, und so weiter. Ja, aber, also das ist natürlich die Konditionierung, der du mich ausgesetzt ja, hast. Ja, natürlich. Weil ich jetzt das Verlangen nach Wodka habe. Naja. Also während wir hier noch Atmo machen, das ist wirklich sehr lecker. Also dann würde ich sagen, nehmen wir doch uns das nächste Bier vor. Mhm. Vielleicht sagst du mal hier was zur Erscheinung. Kannst du ja mal einschenken. Ja, ähnliche Flasche. Also die Flaschen sind fast alle gleich. Also ja, das stimmt. Diese Flaschenform. Das ist, glaube ich, sogar eine ganz typische Standardflasche, die ich jetzt nicht benennen kann. Da müssen wir mal nachschlagen. Auch wieder dunkelgelb in der Farbe. Mhm. Relativ wenig Schaum. Braune Flasche, Etikett weiß, oben blau auch wieder mit einem Wappen drauf. Das Wappen zeigt Gerste, Hopfen, Hopfen sogar zweimal, was Schlimmes erwarten lässt, und ein Bierfass. Mhm. Und Hopfenblumen sind auch unten nochmal auf dem Etikett drauf. Und dann steht hier irgendwie, dass es die schon seit 650 Jahren gibt. So lange? Meine Güte. Naja. Żatki heißt die Brauerei. Und ich glaube, sie kommt, also hier steht zumindest drauf, dass sie über Karlsberg, Polen gemacht wird. Und glaube ich, kommt die aus Tschechien, glaube ich, im Original. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hier hinten dran gibt es ein paar Werte, die du vielleicht mal gesehen hast. IBU 16. Ja, das ist die Bitterkeit. International Bitterness Unit ist das. Das ist eigentlich ursprünglich mal die European Bitterness Unit gewesen. Mhm. Und das wird auf komplizierte Weise kommt das zustande, diese Bitterkeit. Da geht es um Säuren, ja, Säureanteil, den man da misst, und es wird halt objektiv bestimmt. Das muss aber nicht viel aussagen über die gefühlte Bitterkeit. Okay. Dann ist hier EXT-Extrakt 4,9%. Das ist, glaube ich, das, was wir Stammwürze nennen. Okay. Das ist die Grundlage, was aus dem Malz eben rausgelöst ist, die Schwebstoffe, die dann letztlich für die alkoholische Gärung wichtig sind. Und je nachdem, wie viel Stammwürze, danach entscheidet sich dann, wie viel Alkohol hinten rauskommt. Kann man so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und Alkohol 0,0 steht hier drauf. Ja, gut. In diesem Fall natürlich nicht. Weil ja. So, Isoalphasäure ist das. Ja. Der Gehalt von Milligramm pro Liter Isoalphasäure bestimmt man spektralphotometrisch und hat dann diesen Bitterkeitsindex. Und Pilz hat normalerweise 35 bis 45, also wenn das nur 16 hat, ist das wenig bitter. Stimmt. Es riecht auch in der Nase, riecht es sehr mild, sehr fruchtig auch. Ja, schmeckt auch fruchtig, schmeckt so ein bisschen nach Aromahopfen, aber es schmeckt eben, was eigentlich erstaunlich ist, wenn man den Aromahopfen sonst hat, ist das immer bitter und hier ist es doch gar nicht so bitter. Aber ich finde, das schmeckt mehr nach Bier, also auch im Abgang. Ja, so ein bisschen schmeckt, mehr, wenn man mehr absieht vom Aromahopfen, das erinnert dann so ein bisschen an Indian Pale Ale, auf das wir gleich noch kommen werden. Mhm. aber Indian Pale Ale wird bitterer sein. Aber es geht in die Richtung durch diesen Aromahopfen. Aber es hat eben so eine Fruchtigkeit. Und ich finde, es ist gar nicht so bitter. Und es schmeckt wirklich bierig. Also gut, es hat, du hast so mehr Körper, finde ich, gell? Ja, du, ja. Zum Ersten hast du mehr Biergeschmack im gesamten Mund. Das ist etwas voller, würde ich das beschreiben. Das, der ist, also nicht dicker, aber du hast mehr Geschmack einfach. Das mehr Volumina habe ich im Mund, wenn ich da was trinke. Mhm, das stimmt. Obwohl es im Abgang dann wirklich dann sehr, sehr fast wässrig wird, würde ich, nach diesem großen, voluminösen Auftritt, ist es dann im Abgang für dich dann relativ wässrig. Ja, das stimmt. Ja. Diese Fruchtfliege macht mich ja wahnsinnig, die die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, die eine. Ich muss, glaube ich, nochmal einen Schluck probieren, weil vielleicht irre ich mich auch da. Macht bedeutend mehr Schaum und auch der Schaum ist sehr, sehr feinporig. Ja. Gell? Der ist sehr feinporig. Also es wirkt viel edler als das erste Bier. Ja. Ja. Nee, ich glaube, das war jetzt gerade im letzten Schluck, was ich hatte, wo ich sage, es wird dann so wässrig zum Schluss. Das ist jetzt, habe ich nochmal frisch eingeschenkt. Nee, das muss ich revidieren. Das bleibt relativ langanhaltend. Ja, das, ich fand das Jim jetzt ein bisschen wässriger als das. Das ist eigentlich wirklich, also dem würde ich auch mehr geben. Da würde ich aber schon sagen 2,75 bei Untappd. Und es hat so eine fruchtige Note. Das ist, glaube ich, besonders besonders auffällig. Und es hat auch nicht so eine starke süßliche Note wie das jetzt. Ja, also das finde ich wirklich gut. Also ich finde auch, das ist ein sehr, sehr so ein natürlicher Biergeschmack. Er ist nicht so, der will nicht so dominant sein, dass es irgendwie so künstlich wirkt, sondern es ist wirklich sehr. Genau. Sehr wenn du mir das, wenn du mir nicht gesagt hast, dass es alkoholfrei ist, hätte ich gesagt, ja, so einen leichten Aroma-Hopfen-Geschmack hat. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist Bier. Mhm. Was ich beim Jivi jetzt vielleicht nicht gesagt hätte. Mhm. Da hätte ich eben auch hier eingegeben bei Untappd Watery. Mhm. Und das kann man hier nicht sagen. Also das ist ganz anders. Also das ist direkt schon, ja, da sind wir direkt schon in einer ganz anderen Liga. Okay. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was die Preisliga auch war bei den ganzen. Ich habe jetzt da nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber glaube ich, bis auf das letzte, was so ein bisschen im Craft-Style ist und das Amber, die sind, glaube ich, der Rest war, glaube ich, eigentlich normalpreisig, sage ich mal. Man muss ein bisschen kauen, gell? Ich habe vielleicht auch zwei Stück gegessen, ja. Sehr lecker. Ja. So. Für dich, sehr schön. Also ich finde jetzt auch, das zweite ist auf jeden Fall das Bessere. Hat mir auch besser gefallen. Ja. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu der Żywiec Firma, die wir gerade hatten, als erstes. Und haben aber jetzt da ein IPA, ein Indian Pale Ale, wie ich gelernt habe. Und was steht hier drauf? Chmelone und Aromatisch. Also irgendwie, was das Wort heißt, weiß ich nicht, aber irgendwie aromatisch. Bin ich mal gespannt, was das ist. Steht hier was drauf, so datenblattmäßig. Ah, da hinten gibt es also Trinktemperatur zwischen 9 und 12 Grad, soll man das machen. Wie heißt das? Żywiec. Und dann? IPA. IPA, einfach nur IPA. Genau. Das ohne Alkohol. So, da schenken wir mal ein. Das hat auch schon eine ganz andere, guck mal, einen ganz anderen Schaum. Auch viel, viel feiner wieder. Und riecht. Ah, hier ist es. Es riecht irgendwie. Ich kenne den Geruch. Riecht da mal rein. Ja, hat so ein bisschen so eine fruchtig. Das ist irgendein Obst. Genau, ja. Das ist aber keine Mango. Das ist ja irgendwas. Also irgendwas, was extrem reif schon ist, gell? Ja. Ja. Oh. Guck mal, auf der Rückseite gibt es doch immer irgendwie noch eine Skala, wie viele, was da an Hopfen oder wie auch immer, da steht da 9 bis 12 Grad und dann gibt es noch so eine Skala mit. Musst du gucken, ich kann das sehr schlecht sehen. Ist klein geschrieben. Was auch immer Brava heißt, also haben wir noch vorhin geguckt, Brava war ich habe es doch irgendwo gesehen. Wir haben es extra, genau, praktisches EBC, ja. Ist quasi die Helligkeit. Mhm. Hier ist 1 bis 2, also sehr, sehr hell, also so ein bisschen, wir würden sagen, nach unserer Skala ist es quasi yellow, ne? Mhm. Und Goschka ist quasi die Bitterness, hat sie 4, also 3 von 4. Aber ich finde es gar nicht so bitter. Ja. Nee, ich finde es auch nicht bitter. Also das ist erstaunlich. Ich würde immer in dem Pale Ale ablehnen, weil mir das so bitter ist. Mhm. Aber das ist mehr so zitrusartig. Ja. Und hat so einen leicht süßlichen Charakter. Also ich finde es sehr angenehm. Das ist jetzt, ich bin sogar schon bei 3,0 okay. angekommen. Aber mir das noch besser schmeckt, als das, was wir gerade hatten. Mhm, finde ich auch. Also ich finde es jetzt im Vergleich, obwohl es natürlich auch eine andere Bierart ist, ja. finde ich es angenehmer. Ich finde, das ist ein bisschen herber als das vorgehende, aber nur marginal. Ja, aber herb, also es ist wirklich nicht bitter. Aber du hast, also ich finde auch im Mund hast du ein richtig schönes, angenehmes, bieriges Aroma, was sehr, sehr, auch sehr dick ist. Mhm. Schmeckt bierig. Auch wieder so eins, wo ich nicht glauben würde, dass alkoholfrei ist. Mhm. Aber es schmeckt wirklich bierig. Und das muss man mal so sagen. Ich finde es, also das finde ich, also das finde ich richtig gut. Also schmeckt mir jetzt gerade von dem, was wir gerade haben, am besten. Mhm. Ja, mir das auch. Hat auch so eine leichte, gesagt, 3,0. Das hat so eine leichte, auch so eine leichte. Kommen wir schon in die Oberliga. So eine leichte, ich finde da so eine leichte Nussnote drin. Ja. So eine Walnussnote kommt mir so ein bisschen im Geschmack. Ja, so ein doch Walnuss würde ich das, oder ja, doch Walnuss. Ja, eine Nussnote ist da. Kann ich nachvollziehen, ja. Also sehr, sehr interessant. Ein sehr gutes Bier. Also, ja. Sehr gut. Also wirklich klasse. Da sind wir wirklich schon in der Oberliga. Also wie gesagt, 3,0. Wie ist der Durchschnitt? Mal den Durchschnitt an. Genau, was ist da so der, wie wird es bewertet? Oh, da habe ich viele Badges bekommen. Das ist sowas. Ja, das muss ich erstmal gucken, denn das kann man nicht so leicht sehen. Wird immer so ein bisschen versteckt. Ah, hier steht auch drauf, es ist ein Seasonal Indian Pale Ale. 2,45. Okay. 2,45. Tja. Aber nicht schlecht. Ich finde, aber wir sehen ja, vorhin war es 2,10. Jetzt sind wir bei 2,45. Also auch die alle meinen, dass es besser ist. Guck mal, hier so ein bisschen ist hier, hat sich was abgelagert, siehst du das? Genau. Das ist, das ist ja kein Schaden. Nee, gar nicht. Glaube ich, von der Farbe her. Nochmal ein bisschen eingießen, dann können wir nochmal sehen. Es ist, glaube ich, sogar ein bisschen trüb. Ja. Ja, es ist trüb. Ja. Etwas heller als die anderen, etwas trüb. Und so leicht mussierend. Gut, das ist beim Bier so. Der Schaum ist auch intensiver. Ja, das stimmt. Der steht auch ziemlich lange drauf, gell? Also auch wenn man so ein bisschen schwenkt, geht ja teilweise dann ja meist der Schaum ja ein bisschen weg, aber hier bleibt er wirklich gut stehen. Ja, das stimmt. Mhm. Es ist kein komplett gefiltertes Bier, das ist ein bisschen trüb, ja. Ja, aber sehr angenehm zum Trinken. Hätte ich nicht gedacht. Also IPA war für mich immer No-Go. Okay. Aromahopfen und zu bitter. Und das ist hier gar nicht. Also ein bisschen Aromahopfen schmeckt man natürlich raus, aber es ist nicht bitter. Also, ein ganz leichter Touch, aber es ist gut erträglich. Also, wie viel haben wir jetzt hier gehabt? Wie viel von diesem EBC stand da irgendwo drauf, oder? War das irgendwie drauf gestanden? Ah, genau, jetzt sind von 4, verstehe ich aber diese ganze Skala nicht. Okay, gut, muss ich auch nicht verstehen. Gut, sollen wir mal zum nächsten? Ja, bitte. Übergehen. Brewer Amber, das ist nämlich jetzt. Und Amber ist, habe ich das Gefühl, dass die in Polen relativ groß jetzt mittlerweile unterwegs sind. Jetzt trinken wir auch wieder ein IPA. Aber hier steht extra drauf, Alkohol 0,5%. Also hier steht es drauf, dass es ein bisschen Alkohol drin ist. Empfohlene Trinktemperatur 6 bis 8 Grad. Und hier soll Aroma sein, Zitrus, Nuss. Genau. Gucken wir mal, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Vom Etikettendesign etwas moderner, ist auch eine Craft-Brauerei, wohl 1994 entstanden. Und sehr modernes Etikett. Sieht aber auch alles sehr, sehr wertig aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Oh, guck mal, das schäumt aber auch schön. Oh ja, das schäumt noch mehr. Das ist eigentlich das erste richtig kräftig schäumende Bier. Vielleicht kannst du noch was zum Appearance der ganzen Geschichte sagen. Ja, also die Flasche ist etwas anders. Da ist auch nochmal das Logo der Brauerei in die Flasche eingelassen. Ja. Also jetzt nicht eine Standardflasche wie hier wir auch, das bisher. Hier war auch gewesen. Ach doch, da war auch was. Ja. Aber die ist auch von der Form etwas anders. Läuft etwas schlanker zu, genau, etwas schlanker. Etikett weiß und blau und unten noch ein bisschen rot. Ja, es ist auch so ein, es sind auch wieder Hopfenblüten drauf. Ja, sieht eigentlich schön aus. Haben auch eine deutsche Home, also sie haben eine polnische Homepage, aber auch einen Teil in Deutsch drauf. Das Bier, was wir trinken, ist nicht auf der deutschen Homepage drauf. Da haben wir mal nochmal die polnische verlinkt. Und die schreiben, die Macht der Tradition. Die Brauerei Amber ist ein Familienunternehmen, eine unabhängige Brauerei. Voller Stolz führen wir die pommische Tradition des Bierbrauens fort. Für das Umfeld von Danzig bereits im Mittelalter berühmt ist. Außer Verwendung der familiären Leidenschaft und der alten Tradition, der alten Braurezeptur, schaffen wir einzigartige regionale Produkte. Entdecken Sie mit uns das wahre Bier. Genau, weil ich hatte es irgendwie im Kopf, dass die halt irgendwo in der Nähe von Danzig sind. Weil es in Danzig ganz, ganz viel davon von dem gab, auch quasi direkt vom Fass. Und das normale Bier, was ich von denen getrunken habe, fand ich auch sehr lecker. Die haben auch, glaube ich, einen Radler. Das hat uns auch gerade im Sommer sehr, sehr gut geschmeckt. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie das alkoholfreie IPA hier ist. Ja, also ich muss sagen, es schmeckt wirklich mehr nach IPA. Also wer IPA mag, sollte nicht das von Jiv jetzt nehmen, sondern oh ja, dieses. Oh, das bitter, ist bitter. Typisch ja. IPA, auch mit dieser Bitterkeit. Deshalb finde ich es nicht so gut. Mhm. Obwohl es durchaus Geschmack hat, also auch Zitrusgeschmack wieder. Es ist geschmacklich deutend intensiver, also stärker im Geschmack. Gell? Ja, es sieht gut aus, auch wieder leicht trübe, aber ja, ist nicht, sehr hell. Nicht gefiltert, steht auch drauf hier. Sehr, ja. Sehr hell im Vergleich. Und aber leider mir zu bitter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das stimmt. Im Vergleich ist es wirklich sehr bitter. Aber für die, die bittere Biere mögen, gerade IPA mögen, da würde ich auch wieder sagen, das ist eine super Sache hier, weil es auch nicht nach alkoholfrei schmeckt. Ja. Also es ist wirklich ein sehr geschmackvolles Bier. Ich finde es auch sehr dick im Geschmack, also sehr mächtig im Geschmack. Und nach dieser zitronennussischen Note kommt halt diese Bitterness. Aber die ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ich verdrehe jetzt direkt die Zunge, weil es dann sehr unangenehm bitter ist. Es ist schon eine sehr präsente Bitternis da, aber es ist nicht so, wo du denkst, oh mein Gott, das geht gerade gar nicht. Aber es ist schon, wie ich schon sagte, es gegenüber dem anderen IPA bedeutend mächtiger in diesem Faktor. Ja, das muss man wirklich sagen. Also es ist schon... Ich finde, es schmeckt gut. Schon intensiv. Es schmeckt gut. Also mir schmeckt es gut. Also das ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber ich finde, es schmeckt gut. Und ich glaube, das hatte ich ja als Radler. Und ich glaube, wenn du da so ein bisschen Zitronenlimo reinmachst, dann geht auch diese starke Bitternote weg. Könnte man machen, ja. Und genau. Ja, Indian Pale Ale, kann man nochmal sagen, ist halt eine britische Erfindung. Die wollten halt ihr Bier exportieren. Indien war ja auch eine Kolonie. Und das Problem ist halt, normales Bier wird halt schnell schlecht. Ja. Und Hopfen hilft halt, macht das Bier haltbarer und wenn man mehr Alkohol drin hat. Und da hat man eben dieses IPA erfunden mit mehr Alkohol und also jetzt natürlich in diesem Fall alkoholfrei und mehr Hopfen. Und dadurch war das besser haltbar. Und dann noch diese Bitterkeit, das hat wohl offensichtlich auch den britischen Geschmack getroffen und dann konnte das eben exportiert werden. Hier, die Webseite sagt auch so sinngemäß, ein helles Bier mit ausgeprägter Bitterkeit, einer frischen Zitrus-Harznote, das stimmt, das ist schon ein bisschen harzig. Ja, so ein bisschen harzig, stimmt. Genau. Verdankt der Kombination aus amerikanischen und polnischen Hopfen. Es sind ein paar Hopfensorten aufgelistet, die ich nicht kenne. Citra, Sabro, Cascade und so weiter. Und es wird irgendwie, kann es sein, kann man kalt hopfen? Mhm. Also hier steht nämlich da, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, dass es wohl kalt gehopft ist. Mhm. Genau. Ja, und seit 2020 haben sie das erst im Portfolio, dieses alkoholfreie IPA. Ja. Ja, du musst ja das dieses Malzgemisch da erwärmen. Und die Frage ist halt, wann gibst du den Hopfen dazu? Mhm. Der übrigens meistens jetzt in Pellets dazu gegeben wird. Also man tut da keine Hopfenblüten mehr rein, sondern es gibt Hopfenpellets. Also so große Tabletten, die wirft man dann da rein. Und natürlich kann man das zu unterschiedlichen Zeiten machen. Mhm. Man kann das wahrscheinlich machen, bevor man es erhitzt oder vielleicht danach. Naja, danach, aber wahrscheinlich bevor man es erhitzt. Gehört zu den sogenannten New Wave Bieren in Polen, was auch immer das heißt. Mhm. Ja, also, weil das Etikett sieht ja auch so ein bisschen schlicht und modern aus. Mhm. Ja, aber mein Freund wird es nicht, weil es zu bitter ist. Mhm. Ich habe es jetzt mit 2,5 bewertet, weil es mir doch besser geschmeckt hat als das erste. Mhm. Aber eigentlich, wenn ich genau urteilen würde, würde ich sagen, nee. Mhm. Das ist weniger eigentlich, weil es mir zu bitter ist. Aber für die Leute, die gerne bittere Biere wollen, da ist es das Richtige. Ja. Mhm. Jetzt kommen wir zu der nächsten kleinen Brauerei. Auch so eine Craft-Brauerei. Nennt sich Nock. Mhm. Haben quasi Flaschendesign so ein bisschen auf Oldschool gemacht, so ein bisschen Retro-Look. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wie unsere deutsche Bierflasche. Genau. Deutsche Standardbierflasche, aber ist aber etwas kleiner. Mhm. Das hat noch 500 Milliliter, aber sieht kleiner und etwas schlanker aus als die und normale deutsche Bierflasche. Was ich sehr interessant finde, ist, das Etikett fährt da mal drüber, das fühlt sich so ein bisschen, als ob da so eine Plastikschutzschicht drauf wäre. So ein bisschen von der Haptik her ist es so ein bisschen anders, gell? Mhm. Also so nicht so papiermäßig, sondern so ein bisschen. Schon bedrucktes Papier, aber das ist halt so ein bisschen Full, ja, so eine Art Hochglanzpapier oder so. Genau. Nein, Hochglanzpapier ist es nicht, aber das ist so eine besondere Papiersorte, ja, fühlt sich gut an. Das fühlt sich anders an, gell? Ja, anders. Mhm. Und die machen so ein bisschen, also ich finde das Etikettdesign erinnert mich so ein bisschen an Ostmost, weißt du, von der Limonade her. So ja. In diesem Stil, also die Farben sind so ein bisschen blasser, aber so alte Motive drauf, aber dennoch relativ modern interpretiert. Mhm. Und also hier steht kleiner als 0,5% Alkohol, aber immerhin. Also mehr, als man vielleicht bei anderen hat, wenn da 0,0 draufsteht. Und was wir jetzt hier trinken, ist ein Radler, ein alkoholfreier Radler mit Orangenlimonade drin. Da habe ich mich wohl vergriffen. Ich wollte eigentlich, glaube ich, das Normale mir einfach nehmen, aber habe da nicht drauf geachtet. Ja, und da ist irgendwie noch Orange drin, steht hier genau drauf. Und das Etikett zeigt halt junge Leute in einem Zug. Das ist ein Zug oder eine S-Bahn. Mhm. Wahrscheinlich sehen die so aus in Polen. Und der eine hat da irgendwie noch so ein Fahrradrad, Radrad. Und dahinter, dann sieht so ein bisschen aus, als hätte da einer Sex oder was. Also es ist ganz komisch. Es sind junge Leute abgebildet, die offenbar gerade im Zug sitzen, aber alle so ein bisschen hip. Also der mit dem Fahrradrad hat auch einen Rucksack und ein Handy in der Hand. Und dann sieht man so ein bisschen draußen, ist eine junge Mutter mit Kindern durch das Fenster zu sehen. Und neben ihm, deshalb verstehe ich nicht, warum du nicht gesehen hast, dass es irgendwie ein Radler ist, steht ein Topf mit Orangen. Ah, okay, habe ich nicht drauf geachtet. Also ist irgendwie ganz deutlich zu erkennen. Also nicht nur. Ah, hier vorne, stimmt. Ja. Jetzt also sehr schön gestylt, also es sieht sehr schön aus. Genau, ist also auch eine kleine Craft-Brauerei in Polen. Mhm. Und hier steht hier Bitterness, ist wohl relativ gering, weil es da hinten ist so eine Art Batterieanzeige. Bin ich gespannt. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Also Nok heißen die. Noke, genau. Ich versuche das jetzt hier zu finden, damit man auch weiß, was andere Leute dazu sagen. Das riecht aber nicht nach Radler, muss ich sagen. Das riecht nicht so süß. Auch wieder, glaube ich, ungefiltert, oder? So sieht's aus, ja? Sieht ungefiltert aus. Bin ich mal. Wie heißt denn das Bier? Das heißt doch irgendwie noch anders. Sarats. Moment. Das muss ich wahrscheinlich angeben. Sarats Ratsam Pomerantscha. Das heißt, ich komme gleich zurück mit den Orangen. Ah. Spätestens seit ich sehen soll. Ja. Ja, da ist auch das Bild. Mhm. Schön. Also. Ich habe auf einer Homepage jetzt hier, nennt sich irgendwie polskikraft.pl, also so eine polnische Kraftbierbewertungsseite. Und da ist es eigentlich auch so, wenn man so durchguckt, relativ gut bewertet worden. Ich habe es auch mal verlinkt, weil ich leider auf der Original-Homepage von denen die Sorte nicht mehr gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nur saisonal war oder ob das schon vielleicht aus dem Programm ist. Aber da habe ich es noch gefunden und darum habe ich das auch mal verlinkt. Es riecht, aber wenn du dran riechst, es riecht null nach Orange, finde ich. Oder ganz, ganz wenig. Es riecht eigentlich sehr, sehr bierig. Ah, leichter, ganz dezenter. Orange. Sehr dezenter Orangengeschmack. Also wirklich sehr, sehr dezent. Wirklich sehr dezent. Hat eine gewisse Bitternis, also muss man sagen. Ja. Aber ist ein bisschen dünner, finde ich, vom im Mund her ist es nicht so fett, sondern ein bisschen dünner. Mhm. Und zum Schluss kommt so ein bisschen diese leichte Orangennote mit raus. Mhm. Ja, ja. Das kann man sagen. Ja, ist interessant im Geschmack. Mhm. Also hier würde ich schon wieder höher bewerten. Also da würde ich schon sagen 2,75, also für einen Radler. Das ist nicht so süß, das hat eine gewisse schöne Biernote. Es ist auch kein Radler. Das ist kein Radler, weil Radler ist ja Limo. Mhm. Und das schmeckt nicht nach Limo. Ja, das stimmt. Das hat nur diesen orangen Touch. Ja. Im Bier. Also toll. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz interessante Note. Mhm. APA steht drauf, American Pale Ale. Das ist genau. Die amerikanische Version vom Indian Pale Ale, wo eben auch amerikanischer Hopfen dabei ist. Also Aroma-Hopfen. Mhm. Merkt man aber gar nicht, schmeckt gar nicht so hopfig. Ich gucke mal, ob da jetzt, ist der Hopfenmarinsche überhaupt drin? Und nicht sehr bitter, also wirklich gut. Also ich kann das sehr empfehlen. Doch ein bisschen ist drin. Ich dachte vielleicht, mein nächster Gedanke war so nach dem Motto, vielleicht nutzt man einen Hopfen, der so eine Orangennote mitgibt, weißt du? Nee, ich glaube wirklich, dass es Orange ist. Ist wirklich, hier stimme ich drauf, dass es Saft von Orangen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so leicht trübe ist, weil halt der Orangensaft da quasi diese Trübheit der Farbe halt gibt. Aber ich finde es sehr lecker. Sehr lecker. Ja, also, muss ich auch sagen. Ich schenke dir nochmal nach. Ja, und das schmeckt mir wohl. Also das schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe auch 3,0 gegeben. Das ist ja jetzt zusammen mit dem, was war das noch vor dem IPA? Das hier? Nee, das war 2,75. Das war hier. Doch, ja, genau. Ja, ich finde es fast sogar besser, aber jetzt habe ich die Bewertung schon abgegeben. Also es ist sogar noch ein Tick besser als das andere. Mhm. Oder kann ich das nicht sogar hier edieren? Mein Check-in. Also in dieser Polish Craft-Seite hat dieses Bier bekommen mit den ganzen Bewertungen. Also gibt es auch eine Skala von quasi von 0 Sternen bis 5 Sternen und einen Durchschnitt von 3,4 bekommen. Und ich bin jetzt hier nur so überflogen. Viele, die hier haben, das Abzeichen Bier Geek, Bier Freak, Bier Guru, Bier Sensor, Bier Spotter haben ganz bearbeiten. Relativ hoch auch bewertet. Also ich gebe jetzt mal 3,25, weil das wirklich, glaube ich, so das Eindrucksvollste war, was wir hier hatten. Ja. Ja, also wirklich gut. Ich finde es auch so im Nachgang. Im Abgang merkt man auch richtig diese schöne, also ich finde, im Abgang kommt eher die Biernote durch statt die Orangennote. Im langen Abgang. Ja. Kurz nach dem Schlucken kommt diese leichte Orangennote da, aber dann zum Schluss ist wieder eine echte Biernote da, wo du dann nicht denkst, dass du ein Bier trinkst, was ein bisschen Orangensaft drin hat. Mhm. Ja. Also sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie das sonst aussieht. Ja. Ich habe ihm 3,25 gegeben. Ja. Was meinst du, was die Allgemeinheit meint? 3,1. Das ist nur 160. Ja, 3,12. Ja, okay. Also tolle Sache. Mhm. Kann man sehr empfehlen. Also Gratulation an die Brauerei Nook. Mhm. Da ist ihnen was Besonderes gelungen. Mhm. Und wie gesagt, das Etikett ist auch schön. Also ich finde auch, so. Also marketingtechnisch, auch die Homepage und so, die ist also echt super gemacht. Also es macht wirklich einen sehr, sehr coolen, modernen Eindruck. Und ich glaube da, ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Das sind, glaube auch relativ klein. Man sieht es halt gar nicht. Und mal Onas. Ja, das sind, glaube ich, was sind das sogar? Ist das nur ein Typ oder nee, es sind zwei Typen, die das Ganze machen. Genau, die sind gegründet auch erst 2018, also die sind auch ganz, ganz neu auf dem Markt. Und guck hier gerade das mal, ich muss das auch mal durch den Translator mal durchlaufen lassen, weil dann doch meine polnischen Kenntnisse nicht so überragend sind, dass ich jetzt das aus diesem Text komplett verstehe. Aber es gibt ja moderne Technik, die sowas ja dieses Ganze nochmal gut übersetzen können. Ja. Ah, hier fragt schon einer, ob die polnischen Biere der nächste Podcast sind. Mhm. Genau. Ja, dann haben wir jetzt quasi die hellen Biere jetzt durch. Wir haben jetzt noch ein dunkles Bier. Ja. Ein Was dunkles ist Bier. Schwarzbier, glaube ich, heißt es. Schwarzbier, ja. Das ist Schwarzbier. Czarne. So, mach mal auf. Ja. Also die Flasche wirkt auch schon dunkel. Ist auch wieder eine braune Flasche, aber durch die dunkle Flüssigkeit wird das natürlich dunkel. Auch wieder etwas anders als die Standardflaschen. So ein bisschen kantiger. Ja. Ja. Etwas Schaum, nicht sehr viel. Ja, was ist Schwarzbier? Das ist natürlich die Frage. Also ist es schwarz? Ja, offensichtlich. Aber wieso ist es schwarz? Das ist eben die Frage. Hat jemand den Tank nicht geputzt zum Schluss? Ja, ja. Malzen oder so, keine Ahnung. Also es gibt unterschiedliche Malzsorten. Und je nach Malzsorte gibt es vor allen Dingen, also das hat vor allen Dingen Einfluss auf die Farbe. Mhm. Da kann man rote Biere machen, schwarze Biere machen. Also rot ist so rötlich-braun. Mhm. Braune Biere, je nach Malzsorte. Und das hing ursprünglich mit dem Röstgrad zusammen und auch mit wie man geröstet hat. Also man hat ja zum Beispiel auch geröstet mit irgendwelchen besonderen Pflanzen, die dann auch dazu geführt haben, dass da ein Rauchgeschmack reinkommt und so, das berühmte Rauchbier. Und dann gibt's was mit Fichtennadeln und Tannenzapfen und sonst was. Aber eben wenn man halt den Malz lange oder das Malz lange röstet, dann wird es eben irgendwie braun oder schwarz und das macht sich dann hier bemerkbar. Inzwischen gibt es dann sogar noch mehr. Gibt auch sogenanntes Farbmalz, was auch mit dem Rösten zusammenhängt, aber genau weiß ich das nicht. Müsste man jetzt nochmal in der Wikipedia nachschauen, wo man dann auch noch so andere Farbnuancen unter Umständen reinbekommt. Mhm. Aber das Häufigste ist eben, dass man das eben lange röstet, dann ist es mal ist es dunkel und dann ist auch das Bier dunkel. Hierzu schreiben sie zur Brauerei, Philosophie, die gibt es wohl auch schon ziemlich lange. Und die sagt, die Fortuna Brauerei ist eine von ein Dutzend Brauereien in Europa, die traditionell offene Gärbottiche verwendet. Und das Bier wird immer noch hier ganz ähnlich gebraut wie im 19. Jahrhundert. Nach Zugabe von Hefe gärt das Bier von innen, wie die Natur es wollte, ohne künstliche Beschleunigung, ohne Druck und Temperatur und hohen Temperaturen ausgesetzt zu sein. Dank dessen ist die Hefe glücklicher. Sie hat keinen Stress. Und das sind die idealen Bedingungen für die Entwicklung des Bieres. Im Ergebnis ein einzigartiges, ein frischer Geschmack mit reichen, haltigen Aromen. So behaupten die sich zumindest das ja. von sich. Bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Hat so einen Kaffeegeschmack, so ein ja. bisschen fast schon wie Cola. Ja, das war einfach, ich dachte jetzt gerade, das war auch mein erster Gedanke. Ich dachte mir so, hä? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Aber das ist nicht typisch. Also Cola-Geschmack hat Schwarzbier normalerweise nicht. Also das schmeckt so, ja, also Cola jetzt vielleicht, ich hätte auch ja so Kaffeegeschmack. Ja, Kaffee, ja. Was sagt man hier? Ein bisschen bitter. Ja. Weil es ja bitter auch vom Hopfen wahrscheinlich ist. Mhm. Nicht unbedingt vom Kaffee. Guck, was die hier hinten draufschreiben. Von Polnisch to German. Aber das ist ja echt interessant. Also ich dachte, interessanter Geschmack. Ich dachte als erstes so, wie geht denn das hier? Wirklich, also wenn du mich jetzt nicht, wenn du mir nicht irgendwas über Schwarzbier erzählt hättest, vorher hätte ich gesagt, ja, das ist ein Cola-Bier. Genau, also hier steht hier einzigartig dunkles Geschmack. Mit Karamellaromen, das ist, glaube ich, das, was wir hier so, also gerösteten Karamell, das ist das, was wir ja. hier so schmecken. Das ist ja auch wahrscheinlich in Cola drin. Genau, Erdnüsse des Koala-Baums. Ah. Im Geschmack erfrischend, sanfte Bitterkeit. Nüsse des Koala-Baums, da ist tatsächlich Cola-Nuss drin. Ja. Hier steht dran, hervorragend. Also sogar mit Cola-Nuss. Ja. Was ja nicht selbstverständlich ist. Coca-Cola macht man ja gar nicht aus Cola-Nuss mehr. Ja, also dann erklärt sich das. Mhm. Das ist die Bierantwort auf Cola und dann noch alkoholfrei. Aber sehr interessant. Also ich finde, es schmeckt richtig gut. Ja, finde ich auch. Ich schüpp dir nochmal ein. Also das ist ja, da kann man ja mal nochmal ein Gläschen trinken. Ist das denn alkoholfrei? Das ist alkoholfrei. Dann checke ich hier vielleicht gerade das Falsche ein. 0,5% hat es, genau. Weil ich Fortuna Charne hier einchecke. Ja. Und das ist ja dann nochmal ein anderes. Ne? Genau, hier. Das ist ja dann die... Ja, ja, das stimmt gar nicht. Oh, jetzt habe ich das alles schon ausgefüllt hier. Muss ich abbrechen. Das schmeckt mal richtig gut. Also ich bin ja wirklich kein Biertrinker, aber das ist ja richtig lecker. Da ist das Richtige. Nämlich mit dem weißen Etikett. Mhm. Das andere mit Alkohol hat nämlich schwarzes Etikett. Okay. Was sie noch zugeschrieben haben. Fortuna, die haben wohl mehrere Biere, sehe ich. Was haben sie hier geschrieben? Fragen wir mal den Google-Übersetzer, nicht den Google-Übersetzer, sondern den DeepL, den ich hier gerne nutze. Für Polnisch speziell, da ist er wirklich sehr gut. Also ganz interessant. Also 3,0 mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Also kann ich sehr empfehlen. Also hier ist die Übersetzung. Vor ihnen steht ein einzigartiges dunkles Bier mit Malz und Karamellaromen. Ein Hauch von Koala-Baumnüssen, das durch die Kraft des Alkohols leichter wird. Was auch immer das bedeutet. Es schmeckt komplex, überraschend, erfrischend, mit zarten, bitteren Noten. Und also eine perfekte, ausgewogene Dosis Süße. Das finde ich ja richtig gut. Das ist gut. Also da kann ich sogar noch mal steigern. Oh, das finde ich richtig gut. Also dieses Koala-Nuss-Geschmack. Vielleicht noch 3,5. Weil es eben auch nicht so süß ist. Nee. Also im Gegensatz zu Cola. Ja. Das ist dann noch mal ein ganz neuer Zugang zu dieser Cola-Nuss. Nicht Koala, Cola-Nuss. Cola-Nuss, genau. Cola-Nuss-Geschmack. Alles schon klasse. Nee, finde ich ausgesprochen gut. Und dass das kein Alkohol hat, ist kein Verlust. Nee. Da müsste man jetzt das mit Alkohol mal probieren im Vergleich, aber ich glaube, das ist trotzdem. Du kannst ja mal von denen, die uns gut geschmeckt haben, die alkoholische Variante mitbringen, wenn du mal wieder in Polen bist. Ja. Und dann können wir mal gucken. Mhm. Also ich gebe dem jetzt mal 3,50. Also das finde ich super. Da würde ich auch. Ein super Bier. Die machen wir auch gleich leer, die Flasche, oder? Ja, die machen wir leer. Ist ja eh schon fast. So, dann gucke ich mal, wie es im Vergleich ist. Ja. Ja, 357 Check-ins, 3,09. Okay. Mein Check-in ist jetzt gar nicht dabei. Was ist denn da los? Doch, jetzt 3,50. Jetzt ist sowas. Auch schöner Schaum, der steht auch ganz gut. Mhm. Ja, ist wirklich gut. Mhm. Aber sehr interessant. Die Flasche ist jetzt leer, haben wir wirklich leer gemacht jetzt. Ja. Scheint es wirklich nicht zu geben, sonst, wenn man guckt, wer das hier so trinkt, ja, dann ist das erkennt man doch, das ist der ein oder andere Pole dabei. Ja, ich glaube auch, die Brauerei ist, glaube ich, zu klein oder zu regional aufgestellt, ja, für das Ganze. Also die Homepage, das ist ein tolles Produkt. Die bräuchte auch mal eine Überarbeitung. Tolles Produkt, kann man nicht anders sagen. Seit 1889 sind sie wohl am Start. Mhm. Ah, die haben sogar wo habe ich es denn? Die machen sogar Zitrone noch? Aha. Interessant. Also die haben wohl ein paar, auch sogar in Englisch gibt es die Homepage. Warte, dann kann ich hier gleich mal hier verlinken. Schickst du dir mal, kannst du mal drauf gucken. Das ist nämlich gut gemacht. Ich habe es ja in den Chat reingeschickt. Ich mache auch mal hier die in Englisch. Na, die haben ganz verschiedene Biere mit Whisky, Holz, also Whisky-Fass. Da ist das jetzt alkoholfrei. Da haben sie auch mehrere offenbar. Mhm. Oh, das schmeckt wirklich gut. Mhm. Und die schauen hier, werben sie auch extra mit dieser Open Fermentation, gell? Dass sie halt quasi da das Ganze offen machen und nicht irgendwie. Ja, hier steht es immer auf Englisch. Ja. This is a unique dark beer with malt and caramel aroma as well as a hint of cola nuts. Without alcohol content. The flavor is complex, rich, refreshing, delicate bitterness, ill balanced of with a dose of sweetness. Unique aroma of flavors of dark alcohol free beer, whatever you want to drink it. Ist echt gut. Also super. Kann ich auch nochmal auf Englisch mal verlinken in Show Notes. Dass man das auch nochmal lesen kann, ohne wie ich dauernd den Translator zu benutzen. Finde ich wirklich sehr gut. Ja, also wirklich gut. Haben wir ja unbewusst eigentlich die richtige Reihenfolge gemacht, ja? Unbewusst die richtige Reihenfolge. Ja. Naja, ich habe mir halt so überlegt, das Dunkle zum Schluss. Ja. Den Radler davor, klar. Der Radler davor, was ja kein Radler war. Mhm. Davor IPA, weil vor allen Dingen das Radler dann uns auch wieder auf das normale Bier bringt, was es ja dann doch nicht war. Mhm. Und ich dachte so, diese Standardbiere am Anfang, wenn du das eine, das Jüwitz Standardbier ist, andere wusste ich nicht, das musste dann irgendwie da kommen. Ja. Und ja, und es stimmte halt von der Dramaturgie genau. Mhm. Also es wird immer besser eigentlich. Also muss man wirklich sagen. Na gut, das zweite IPA war mir zu IPA-reich, genau, aber objektiv gesehen würde das schon dahin gehören. Ja, weil es das deutlichere IPA ist. Ja. Ja, also sonst, aber wenn man das mal auslässt, ist auch aus meinem persönlichen Empfinden ist durchweg eine Steigerung gewesen. Mhm. Ja, gut gekauft auch, muss man sagen. Wie gesagt, das war einfach mal wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, war einfach so mal, ich greife mal in die Regale, was mich so jetzt irgendwie angesprochen hat. Ja, ja. Ja, dann müssen wir halt bald in den polnischen Supermarkt oder du fährst nach Polen. Ja. Damit wir uns da Nachschub besorgen. Ja, definitiv. Also wie gesagt, von der Fortuna Brauerei würde ich sagen, bringen wir das ganze Sortiment mit, auch mit Alkohol. Kann man nichts falsch machen. Kann man nichts falsch machen. Ja, gemischte Kisten ist ja immer ein Problem, aber wenn du eine Spezialhandlung hast, geht das. Von den mitgebrachten Orangen kann man, glaube ich, auch mal. Das ist ein bisschen so ein Effektbier. Ja. Ja. Und dann und ist von dem IPA, von dem ersten, glaube ich, mehr, oder? Da kann man mal problemlos mal statt einer Limonade. Ja, kann man mal machen, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber statt einer Limonade, würde ich sagen, ist dieses mit den Orangen. Stimmt, das ist die beste Alternative. Lösung. Genau, ja. Die beste Alternative. Ja. Ne? Oder auch dieses letzte. Ja. Aber da wäre ich ja jetzt mal gespannt auch auf die anderen. Also auch mal ich würde das gerne auch mal in alkoholisch einfach mal gucken. Mhm. Super, wir haben es beide jetzt schon aufgetrunken, ne? Ja. Ja, das war ja auch gut. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Also muss ich auch sagen, hast du ein spannendes Sortiment ausgesucht. Also das kann man sich gefallen lassen. Also wie gesagt, es muss nicht immer Alkohol sein oder es reichen auch minimale Mengen Alkohols. Also das finde ich schon toll, das Ergebnis. Also hat mir sehr zugesagt. Ja, finde ich auch sehr spannend. Ja. Also kann man empfehlen. Kann man empfehlen, auf jeden Fall. Jetzt muss ich gleich fange ich schon an zu rülpsen hier. Genau, muss man. Ja, es hat viel Kohlensäure. Ja, klar, halt. Ja. Das stimmt. Und ich merke auch, weil wir jetzt doch sehr viel davon getrunken haben, merke ich auch jetzt schon so den ersten Anflug von Alkohol. Und bei dir sieht man es im Gesicht. Ja? Du hast jetzt rote Bäckchen. Plötzlich. Echt? Okay. Das hattest du vorher nicht. Mhm. Also Vorsicht mit dem Alkohol. Genau. Gut, wir werden jetzt noch was Gutes essen. Aber wir haben ja jetzt auch viel getrunken. Ja, ja. Also. Das ist über die Hälfte circa. Das heißt, über die Hälfte und einmal ganz. Genau. Also. Das heißt, wir haben jetzt 1 Liter insgesamt hier quasi. Dann quasi 1,2 und nochmal hier, also 3,75 Liter haben wir getrunken. Zu zweit natürlich, gell? Ja, ja, ja, ja. Naja, warte. Das merkt man schon. Nee, stimmt doch nicht. Doch, weil das zusammen, wenn wir es aufgetrunken hätten, wären 2 Liter. Ja, ja, aber wir haben es ja nicht aufgetrunken. Genau, haben wir die Hälfte quasi. Also, achso, stimmt ja, dann 2,75, ja. 2,75, ja. Mhm. Ja, schon eine Menge. Mhm. Gut, liebe Zuhörer, wenn ihr dann auch fleißig nachtrinken wollt und vielleicht auch wisst, wo es lokal diese Biere gibt, könnt ihr es ja gerne in den Kommentaren und so weiter miteinander teilen oder in Twitter oder wie auch immer. Da könnt ihr euch dann auch gegenseitig helfen und im Zweifelsfall an uns wenden. Vielleicht können wir doch mal noch ein Bier-Exchange machen, wenn wir mal rüberfahren und dann kann man noch ein bisschen ein Bier zum anderen bringen. Ja. Dann mache dann vielen Dank für deine aufmerksame Zunge und deine Knospen. Vielen Dank, dass du mich hier so verwöhnt hast. Gerne, gerne. Und dann geht's demnächst auch wieder mit Genusskast. Wir haben ja einige Termine noch gemacht und gucken mal, wie wir es jetzt zu Corona Lockdown Night machen, aber kriegen wir irgendwie alles hin. Genau, denke ich auch. Ja. Also, dann kann man weiter gespannt sein als Hörer. Genau. Und ich bin auch gespannt, was noch auf uns zukommt. Ja. Gut, dann bis dann. Bis bald. Tschüss.